Pflanzenreich bald, herrlich frisch und grün. Und alt und tugendsam erblick ich Frauen lieblicher Blüten, Düfte reichsten Kranz. Es wird der Blick wohl trunken mir vom Schauen. Mein Lieb verstummt vor solcher Anmut Glanz. Ich auf zu einem nur der Sterne, der an dem Himmel, der mich blendet, steht. Es sammelt sich mein Geist aus jeder Ferne. Andächtig singt die Seele im Gebet. Und zeiget sich ein Wunderbrunnen, in dem mein Geist voll hohen Staunens blickt. Aus ihm erschöpfet gnadenreiche Wonnen, durch die mein Herz er namenlos erquickt. Brunnen drüben berühren nicht den Quell mit Frevelmut. In Anbetung möcht ich mich oft vergießen, froh mein letztes Herzensblut. Ihr Edlen mögt in diesen Worten lesen, wie ich erkenne, der